1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit ganz kleiner Verspätung melden wir uns, aber wir sind da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, wie immer dienstags. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über welches Thema, das hier ist unsere Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist 34 Jahre alt und er heißt Ralf. Hallo Ralf. Ja, hallo Damian. Hallo Ralf. Hi. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, dass meine Freundin mir vor einer Woche erzählt hat, dass sie gerne eine offene Beziehung möchte, beziehungsweise ja einfach mit anderen Männern schlafen möchte, weil ich eher ihr erster Freund bin. Und sie ist vorgestern aus unserer gemeinsamen Wohnung abgefahren und hat das dann gestern, ja, sie hat es dann vollführt. Also sie hat mit jemand anderem geschlafen? Genau. Ja. Sie ist aber nicht ganz aus der Wohnung raus, oder wie kann ich nein, das nein, verstehen? Also wir haben eine gemeinsame Wohnung, aber sie hat noch eine Wohnung für die nächsten 2 Monate, weil dann erst die Kündigungsfrist ausläuft. Mhm. Wie alt ist deine Freundin? Sie ist 27. Und du bist der erste Freund? Ich bin der erste Freund, genau. Und wie lange seid ihr zusammen? Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren? Mhm. Und sie hat jetzt die Sehnsucht, neue Erfahrungen zu sammeln? Neue Erfahrungen oder überhaupt andere Erfahrungen erstmal zu sammeln, genau. Mhm. Offene Beziehung heißt im Klartext für sie, ihr seid zusammen, aber sie will sich so ein bisschen rumtreiben im sexuellen Bereich. Genau, also vielleicht ist offene Beziehung auch übertrieben, aber sie wollte hauptsächlich erstmal andere Erfahrungen sammeln, bis auf mich halt. Kannst du das verstehen? Ich kann es irgendwo nachvollziehen und sie hat mir das ja auch gesagt und ich habe ihr das im Endeffekt auch erlaubt. Also, ja. Und doch. Jetzt ist es passiert und wie geht es dir dabei? Ich war davon vorher nicht begeistert, aber ich habe sie, wie gesagt, ja erlaubt, weil ich die Befürchtung hatte, dass die Sehnsucht dann irgendwann so groß wird, dass sie mich entweder betrügt oder verlässt. Mhm. Mhm. Und das wollte ich nicht und ich denke mal, dass sie das auch mittelfristig nicht will, langfristig nicht will. Und also ich war, wie gesagt, von vornherein davon nicht begeistert und jetzt, wo ich es weiß, ist es brutal. Brutal. Das tut dir weh? Definitiv, ja. Und du bist eifersüchtig? Ja, doch, auch schon eifersüchtig. Mhm. Hm? Wie hat sie das denn dann so schnell arrangieren können? Also der Gedanke war bei ihr definitiv schon länger da. Sie hat es mir jetzt vor einer Woche gesagt und ich habe sie auch definitiv gefragt, wer in Frage käme. Und es war jetzt bei ihr im direkten Umfeld derjenige und es schien wohl kein so großes Problem zu sein, das zu arrangieren. Mhm. Mhm. Wie war denn eure Beziehung bisher? Das letzte Jahr, sagen wir mal so das letzte Jahr. Wie war die Beziehung? Im Prinzip gut. Also es ist ein ehrlicher Umgang, aber das ist natürlich jetzt aus meiner Sicht. Also ich weiß nicht, wie lange sie den Gedanken vorher hatte, aber ich glaube schon, dass wir ehrlich miteinander umgegangen sind. Also ich bin ihr zumindest gegenüber ehrlich gewesen. Und wann hat sie das denn zum ersten Mal geäußert, dass sie das gerne möchte? Also wir hatten das Gespräch locker schon mal vor ein paar Jahren, aber das war definitiv nicht so, dass ich da gemerkt hätte, dass das wirklich ernst gemeint ist. Und vor einer Woche habe ich das auch, weil ich sie halt auch schon wirklich lange kenne, wirklich gemerkt, dass das was Ernstes ist, dass sie das ernst meint, dass sie das möchte. Hast du jetzt mit ihr, nachdem sie mit jemand anderem geschlafen hat, gesprochen? Ja, klar. Ich habe, also wir haben vorher die, also das war meine einzige Regel, die ich hatte, meine einzige Bedingung, dass sie mir das definitiv sagen soll und auch so schnell und so direkt wie möglich sagen muss und dass ich auch das Recht habe, alles zu erfahren. Weil das für mich einfach leichter macht. Ja, vielleicht nicht so im Detail, das musst du dir ja nicht antun. Auch im Detail. Doch, auch. Ja, doch, auch. Ja. Du bist ja ein Masochist. Ich weiß es nicht warum, aber irgendwie, vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn ich das nicht erfahren hätte. Aber als wir heute darüber gesprochen haben, habe ich sie wirklich, ich habe mich gezwungen gefühlt und wollte es auch im Detail wissen. Wie hat es ihr denn gefallen? Sie hat gesagt, sie fand es schön und das ist was eigentlich so mit das Härteste. Ja, sie fand es schön und das bedeutet ja, so etwas wird dann demnächst mal wieder oder öfter passieren. Ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, ja. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht mit diesem Mann, vielleicht aber auch mit anderen Männern. Genau. Ja. Ja. Du, ich gehe davon aus, dass du vorher schon Beziehungen hattest und sexuelle Erfahrungen gesammelt hast. Genau. Vor dieser Frau, mit der, also deine Freundin. Ja, genau. Also ich muss erstmal sagen, ich finde es schon beeindruckend, dass du die Größe hast, ihr diesen Freiraum zu geben. Das finde ich wirklich beeindruckend. Das würde manch ein Kerl nicht machen. Ich würde fast sagen, die meisten nicht machen. Also ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass ich ich glaube nicht, dass ich irgendeine andere Wahl gehabt hätte, wenn mir wirklich was an ihr liegt. Genau. Und das tut es. Genau. Vielleicht ist das die einzige Chance auch, eure Verbindung und eure Liebe zu retten. Ja. Es kann ja sein, dass sie wirklich jetzt, dass es eine reine sexuelle Geschichte ist und sie einfach mal ein bisschen was erleben will und vielleicht viel gefestigter und noch näher an dich herantritt und eure Beziehung dadurch noch stärker wird. Das kann sein. Es kann natürlich auch sein, dass sie auf den Geschmack kommt und sich vielleicht sogar an jemand anderen verknallt und das war's dann. Aber das Risiko geht man ja immer ein. Ich glaube auch, dass du in der Situation völlig richtig gehandelt hast. Dir blieb gar keine andere Wahl. Hättest du sie quasi eingesperrt, jetzt nicht im wirklichen Sinne gesagt, sondern in eurer Beziehung eingesperrt, wäre es irgendwann eskaliert und dann wäre alles kaputt gegangen. Vielleicht ist es so zu retten. Wenn, dann nur so. Aber das ist für dich natürlich jetzt eine harte Zeit, das ist mir schon klar. Nimmst du dir das denn auch raus jetzt im Moment? Das könntest du ja sagen. Wir haben eine offene Beziehung, ich schaue mich auch mal ein bisschen um. Auch darüber haben wir gesprochen und sie hat mir den Freiraum gelassen, dass ich das machen darf. Nur sie hat die Bedingung gestellt, dass sie das nicht wissen möchte. Mhm. Und das würde für mich nicht in Frage kommen. Also wenn ich wirklich mit anderen Frauen schlafen sollte, dann will und muss ich ihr das auch erzählen, weil das für mich sonst ein Betrug wäre. Also ich. Na gut, aber wenn sie sagt, sie will es nicht wissen, dann wäre es ja auch okay. Ich könnte ihr dann nicht ins Gesicht schauen, wenn ich ihr das nicht sagen könnte, wenn ich die Nacht mit einer anderen Frau verbracht hätte. Hat sie dir ihre Liebe erklärt, trotz allem? Ja, hat sie. Hat sie. Und heißt das, und dass sie... Sie hat auch die Nacht bereut, definitiv. Und sie, also so emotional, wie sie war, glaube ich ihr das auch, dass sie die Erfahrung machen musste. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie nochmal machen muss, aber das ist ihr, ich weiß nicht, ob genauso wie getan hat wie mir, aber auf jeden Fall auch wie getan hat. Mhm. Jetzt ist sie weg aus der gemeinsamen Wohnung, aber sie kommt auch wieder, oder wie sie... Sie kommt wieder, genau. Ja. Mhm. Das ist... jetzt nur bis Ende Oktober, so dass sie noch eine andere Wohnung hat. Herr Ralf, ich finde es richtig, was du da machst. Finde das auch bewundernswert, dass du es schaffst. Aber du kannst nicht mehr tun und du musst es einfach jetzt laufen lassen und auch aushalten. Das ist jetzt der Deal in dem ganzen Spiel. Ja. Mit dem großen Risiko, dass vielleicht alles vielleicht dann doch sich auflöst, aber vielleicht auch überhaupt nicht. Kann auch sein. Und man kann sie ja wirklich verstehen, wenn sie 27 ist und noch gar keine anderen Erfahrungen gemacht hat, kann ich das sehr gut verstehen, dass man auch mal sagt, Mensch, ich will auch mal ein bisschen was anderes erleben. Mhm. Ne? Das kannst du ja auch verstehen, letztendlich. Das würdest du rein theoretisch auch verstehen. Also rein rational schon, aber nicht emotional. Nee, natürlich, ist mir schon klar. Mhm. Okay. Also, es gibt nichts zu sagen, außer lass es jetzt dann auch so laufen und wenn du es die Freiheit gewährt hast, dann musst du die jetzt, es musst du auch bei der Linie bleiben. Nicht, dass du jetzt doch irgendwann anfängst rumzuzicken oder eingeschnappt zu werden oder sowas. Das geht jetzt nicht. Jetzt musst du das auch durchziehen. Ja, das ist hart. Das fällt mir heute schwer. Ja, ich merke schon, wie du sprichst. Das ist mir klar. Da musst du jetzt tapfer durchgehen. Der erste Schritt, den hast du gut gemacht und jetzt musst du auch weitergehen. Du darfst ja auch nicht mit deiner Traurigkeit erpressen. Das kann auch passieren, wenn sie dich dann so hört, wie niedergeschlagen du bist. Du musst jetzt einfach tapfer sein. Das ist, glaube ich, der Satz. Okay. Mein Lieber. Gut. Jo. Ja, aber so ist es mit den Dingen. Alles ist immer kompliziert. Ja, wäre auch langweilig, wenn es nicht so wäre. Ja. Dennoch wünsche ich alles Gute und viel Glück für euch beide. Vielen Dank. Sehr gerne, Ralf. Alles Gute, ja. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer. Und ich begrüße herzlich Maria. Maria ist 66, guten Morgen. Hallo? Mhm. Ja? Ja, hallo, Domian. Maria, du hörst mich. Ja. Das ist sehr schön. Um was geht's denn bei dir? Ja, Domian, ich habe ein Riesenproblem. Heute wurde 28, ich würde sagen, gestern, war vor 20 Jahren, fing mein ganzes Unglück an. Ist meine jüngste Tochter schwer verunglückt. Maria, zunächst einmal bitte ich dich, sonst können wir nicht gut sprechen, du musst den Ton von deinem Radio oder Fernseher ganz abdrehen. Ja, mache ich. Moment. Ich habe ihn runtergesetzt. Schon das, besser? Das ist genau sehr richtig jetzt, genau. Okay. So, jetzt sagst du den Satz nochmal, weil ich gerade etwas irritiert war. Ja. Domian, ich habe eine Tochter und die war gestern, also die 27. Vor 20 Jahren hatte sie einen schweren Autounfall. Vor 20 Jahren? War lange in Koma, hat 2 Jahre im Rollstuhl gesessen, weil sie gar nicht mehr laufen konnte und nicht mehr sprechen konnte. Mhm. Und jetzt nach 20 Jahren, okay, es geht, es ist schwer, schwer behindert. Mhm. Geistig und körperlich. Geistig auch? Ja, und da gehe ich kaputt dran. Ja? Und das ist, und inzwischen ist mein Mann schwer krank, herzkrank. Ich bin schwer krank, habe eine Knochenkrankheit, ich habe Krebs. Und es kommt alles hier aufeinander zur Zeit. Die schwerbehinderte Tochter, die seit 20 Jahren jetzt so schwer behindert ist. Genau, durch, die war, durch die den war Autounfall. 20, die wird jetzt im November wird zu 41. Mhm. Die hat einen Autounfall, wo sie nicht dran schuld war. Ja. Und damals ist ein Gerichtsurteil gewesen und das fand ich fürchterlich. Ich habe die Worte bis heute noch im Ohr, dass der Richter sagte, es war eine 19-Jährige, da hatte damals ein drittschwerer Unfall gebaut. Dass der Richter sagte, wir können der seine Zukunft nicht verbauen. Aber dass der Zukunft von meiner Tochter und von uns auch verbaut hat. Ja, also dann wäre ich nicht bis fertig. Der Richter hat eine gewisse Milde mit dem Täter, mit dem Schuld Täter hatte. Genau, mit dem Täter war milde. Ja, aber deine Tochter hat ihr Lebensurteil da erhalten. Ja, genau. Sie lebt bei euch in der Wohnung, im Haus? Nein, sie lebt nicht bei uns. Sie wohnt, ich habe ihr damals von dem Geld, was ich gekriegt habe, von der Versicherung ein Haus gekauft, ein Dreifamilienhaus. Da wohnt sie mit Schwester. Ja. Mit ihrer Schwester. Und ich sorge für ihr und ihre Schwester sorgt für ihr. Also die Schwester wohnt mit in der Wohnung? Die wohnt in der gleichen Haus mit. Und sonst könnte deine Tochter auch gar nicht alleine das schaffen? Nein. Nicht anders. Für dich eine sehr belastende Situation? Genau, das aber ist für mich eine sehr belastende, vor allem, wo mein Mann schwer herzkrank ist. Aber, ja. du erfährst doch ein wenig Unterstützung durch deine andere Tochter. Genau, ja? Da habe ich sehr viel, auch durch meine inzwischen Enkelkinder, die ich habe, die 18 und 16 sind, habe ich sehr viel Unterstützung. Ja, und das ist das einzige Gute an die ganze Sache. Genau, wenn du jetzt ganz alleine verantwortlich wärst für die behinderte Tochter, wäre es um ein Vielfaches schlimmer. Wäre es ganz schlimm. Aber auch so ist es schon sehr belastend und schlimm für dich. Ja, doch. Wie sehr geistig behindert ist sie denn? Ja, sie ist für ihre 40 Jahre, würde ich sagen, ist sie für mich ein Kind wie 20 höchstens. Wie 20? Ja. Na gut, aber dann wäre sie ja noch. Also ansprechbar ist sie schon, sie erkennt dich. Ansprechbar ist sie, ja. Und kann sie auch sprechen mit dir? Doch, sie kann mit mir sprechen. Es wird Gott sei Dank immer wieder besser. Früher war es so, dass sie gar nicht mit uns sprechen konnte. Da haben wir alles mit Zettel geschrieben. Ach so. Ja, und jetzt geht es wieder. Und sie sitzt nach wie vor im Rollstuhl? Nein, sie kann jetzt wieder laufen, so. Aber nur mit Hilfe. Mit Hilfe. Weiß sie um ihre eigene Situation? Weiß sie, was damals passiert, das Autounfall? Ja, sie weiß das. Das versteht sie alles. Sie weiß das, aber ich habe auch heute wieder mit ihr gesprochen, sag mal, oder wir haben bei ihr, und ich habe gratuliert zu ihrer zweiten Geburtstag. Da war sie ganz happy. Das ist, Mama, ich bin heute 20 geworden wieder. Das genau ging. Aber es tut verdammt weh. Wie oft gehst du denn dorthin? Jeden Tag. Jeden Tag. Und wie weit entfernt von deiner Wohnung ist ihre Wohnung? 5 Minuten. Ach so. Wir haben extra unser Haus, auch weil ich krank war und keine Treppen drauf, haben wir unser Haus verkauft, wo wir wohnten. Und sind dann dahin gezogen, wo unsere älteste Tochter wohnte und das Haus ist, damit wir zusammen wohnen. Hast du den Eindruck, dass deine gesunde Tochter, die sich um die behinderte Tochter kümmert, dass es der auch zu viel wird? Nein. Nein. Also die macht das richtig... Richtig gut. Der Enkelsohn, der tut alles für seine Tante. Das heißt, du kannst dich auf die gesunde Tochter wirklich verlassen. Ja. Aber das ist doch schon eine große Entlastung. Das ist für mich, ja, das ist super, ja. Und wahrscheinlich, wenn du, sagen wir mal so, wenn du jeden zweiten Tag nur hingehen würdest, um dich mal ein bisschen zu erholen, wäre deine gesunde Tochter doch bestimmt nicht böse. Nein, das wäre die nicht, aber das möchte ich nicht. Aber das könntest du... Ich möchte wenigstens jeder Tag sehen, wie es ist. Aber man muss natürlich dann überlegen, wenn es dir geht es psychisch ja sehr schlecht dabei. Das stimmt. Zudem bist du auch noch körperlich krank. Genau, ich bin selber körperlich krank. Ich habe Brustkrebs. Ja. Ich habe 2-mal Lebermetastase gehabt, Knochenmetastase. Also du bist schwer krank. Osteoporose. Ich habe eine Knochenkrankheit von Familie aus, von zu Hause früher. Ich kann kaum noch laufen. Ich liege nur fast nur noch den ganzen Tag auf der Couch, weil ich nicht mehr laufen kann. Das heißt, das ist körperlich auch anstrengend für dich, doch? Mich, ja. Und dann ist aber mich so fertig macht, weil ich nicht mehr da sein kann, wie ich das möchte. Aber vielleicht solltest du den eigenen Anspruch an dich ein wenig runterschrauben. Das wäre vollkommen in Ordnung. Niemand würde darüber schlecht sprechen. Und jeder hätte Verständnis dafür. Ja. Da ist eine gesunde andere Tochter, die sich um deine behinderte Tochter kümmert. Die gesunde Tochter hat Verständnis dafür, dass du nicht jeden Tag dahin kommen kannst. Hat sie. Genau, sie hat Verständnis dafür. Ganz wenn ich nicht dahin gehe, die kommt auch jeden Tag hier vorbei bei mir. Genau, also die würde dir nicht böse sein. Deshalb, nein, die tut ja für mich alles hier, Fenster, Putze, Staub, so. Ich kann es einfach nicht. Maria, dann finde ich wirklich, dann hast du auch die Pflicht, dich ein bisschen zu schonen. Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass du für deine behinderte Tochter auch noch lange da sein sollst. Dann möchte ich auch. Ja, aber wenn du dich jetzt so aufreibst und so fertig machst, bist du irgendwann so platt und du kannst überhaupt nichts mehr. Wenn du jetzt einen Gang zurückschaltest, tust du das letztendlich perspektivisch für deine Tochter. Ja, vielleicht muss ich das wirklich mal tun. Ja, das ist, glaube ich, eine Sache deiner Einstellung. Aber das ist verdammt schwer für mich. Ja, aber da musst du dich zu zwingen. Du tust ihr nichts Gutes, wenn du irgendwann einen Nervenzusammenbruch hast oder aufgrund einer Erschöpfung stirbst. Ja, nee, das möchte ich auch nicht. Du willst ja noch lange für sie da sein. Ich möchte noch ein bisschen leben. So. Dafür bin ich alle noch zu jung, ne? So. Und deshalb musst du auch etwas dazu tun, dass du Kräfte bekommst. Ja, inzwischen bin ich auch so weit, dass ich überhaupt nicht mehr essen kann. Ich kann nichts mehr essen. Aufgrund der Erkrankung oder aufgrund der Seele? Ich würde eher sagen, auf der Erkrankung. Kann ich nichts mehr haben. Mir bleibt alles im Hals stecken. Bist du denn in sehr guter medizinischer Betreuung? Ich habe Donnerstag und gestern eine Untersuchung gehabt. Ja. Da wurde gesagt, ist alles soweit, nur eine dicke Halsentzündung. Und von der Schluckdarm, ne? Eine dicke Entzündung. Und naja, mal abwarten, was weiterkommt. Ich habe Medikamente gekriegt, die nehme ich jetzt mal wieder. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Und die Krebserkrankung, die du gerade beschrieben hast, ist die denn so weit im Griff? Kann man das sagen? Im Moment ist sie im Griff. Aber dieses Jahr habe ich nochmal Chemo gekriegt, weil ich wieder Lebermetastase habe. Ich habe jetzt schon 2. Mal Lebermetastase, ich hatte Knochenmetastase und dann den Brustkrebs. Da lebe ich auch schon 11 Jahre jetzt inzwischen mit. Und der Mann ist auch so schlecht dran. Mein Mann ist schwer herzkrank, hat Bypass gekriegt und kriegt fast jedes Jahr wieder Stents gesetzt, weil die alle da inzwischen 15 Stents. So, Maria, jetzt sage ich es nochmal ganz, ganz entschieden. Du musst dich, was die Besuche bei deiner Tochter anbelangt, mehr schonen. Das musst du tun. Alles andere ist Dummheit. Ja, okay, irgendwie hat sie vielleicht recht, aber ich denke auch an mein Kind. Ja, aber du musst auch an dein Kind denken, dass das Kind noch was von dir haben soll. Ja, hat sie schon mal. Das musst du dir vor Augen führen. Du kannst ja auch mal anrufen dahin, das ist doch auch schon ganz gut. Ja, ja. Ne? Da kann man das so ein bisschen, einfach so ein bisschen Kräfte sammeln und ein bisschen schonen. Einfach einen Gang zurücksetzen. Ich glaube, das ist in dem Fall schon viel wert. Ja? Mhm. Pass mal auf, Maria. Ich möchte aber auch, dass du nochmal mit meiner netten Psychologin nochmal ein paar Worte sprichst. Ja? Ja, ich werde es versuchen, was sie mir gesagt hat. Ja, und du legst dann bitte auf und die Sabine ruft dich auch gleich nochmal an. Ich muss dir nur eine sagen. Deine Sendung ist einfach einmalig. Ich danke dir sehr herzlich. Zeit nehme ich mich nachzugucken. Danke dir sehr herzlich. Ich freue mich sehr über das Lob. Alles klar, du mir. Liebe Maria, dir und deiner Familie alles Gute und du legst auf und wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, morgen haben wir ein Thema, ein festes Thema für die ganze Stunde. Und morgen heißt das Thema, ich habe meine Strafe verbüßt. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die was Heftiges verschuldet haben und dafür bestraft wurden, sei das nur im juristischen Sinne oder vielleicht auch in einer anderen Art und Weise bestraft wurden. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch am besten an über domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr oder gerne auch während der Sendung. Ich habe meine Strafe verbüßt. Wer von euch hat etwas Schwerwiegendes verschuldet und hat dafür eine Strafe bekommen? Was auch immer für eine Strafe und ihr habt es verbüßt und wie fühlt ihr euch jetzt damit? Wie steht ihr auch zu dem, was ihr getan habt? Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr gerne anrufen, wie immer, oder ab 1 Uhr während der Sendung oder mailen domian@wdr.de. Heiko ist hier. Heiko ist 30. Guten Morgen, Heiko. Guten Morgen, Domian. Hallo, Heiko. Was geht's bei dir? Ich würde dir gern mal von meinem Job erzählen. Ich bin gespannt, was das für ein Job ist. Und zwar, ich arbeite für einen Erotik-Chat. Ein SMS-Chat. SMS-Chat? Genau. Also das ist funktioniert so, dass halt die Kunden uns SMS schreiben für 1,99 € die SMS und ich beantworte das. Und die müssen jedes Mal, wenn die eine neue SMS schicken, immer 1,99 € zahlen? Ist genau richtig. Da kommt ja unter Umständen eine ganze Menge zusammen. Das ist richtig, einiges. Was sind das für Leute, die dir schreiben? Also was genau das für Leute sind, das weiß ich leider nicht. Da ich ja nur mit denen textlich mich austausche. Da fangen wir so an. Sind es Frauen oder Männer? Überwiegend Männer. Also Männer. Ach so, dann bist du in so einem Schulen-Chat. Also ich mache alles, was die Männer gerne möchten. Ob Oma, ein junges, knackiges Mädel mit 18 oder eine Transsexuelle. Ach so, alles. Ach so, du spielst das dann? Genau. Ach so, du gibst vor, ich bin eine Blondine, dickbusig, großbusig und weiß ich was alles. Und genau. Du gehst dann auf die Wünsche von den Männern ein. Ganz genau, das, was sie halt gerne möchten. Das könnten auch schwule Männer sein, das könnten aber auch heterosexuelle Männer sein. Genau. Wie die Geschmackslage gerade... genau, was sie gerne möchten. Ja. Wie bist du gestrickt? Ich bin hetero. Ach so, und das macht dir dann nichts aus, wenn du die Männer scharf machst? Nö, im Gegenteil. Also ich glaube, als Mann kann man das sogar besser, gerade wenn Heteros dann dabei sind. Weil man sich ja besser reinversetzen kann, was der eventuell geil finden würde oder könnte, was ihnen halt am besten die Befriedigung gibt. Als wenn das zum Beispiel eine Frau machen würde. Vielleicht, du hast recht. Aber ich habe von solchen Sachen natürlich schon gehört. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, dass man über so eine alberne SMS sich gegenseitig scharf machen kann. Wie umständlich dieses ständige Getippe. Also für mich ist es einfach, da ich das am Rechner mache. Ich habe halt meine Tastatur vor mir, aber die Kunden sitzen halt mit dem Handy davor. Meistens werden die mit dem Handy da sitzen und haben ihre begrenzte Zeichenzahl und können auch gar nicht so viel. Genau. 160 Zeichen ist, glaube ich, eine SMS und wenn die dann 161 Zeichen haben, dann sind es zwei SMS. Ist mir ein völliges Rätsel. Also wenn ich sowas machen würde, dann würde ich doch zumindest telefonieren mit dem Gegenüber. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie das mit der, wie die Telefonsexbranche so ist, aber ich muss sagen, also ich hätte es mir vorher auch nie gedacht, ja, dass das so gut funktioniert, aber ich muss sagen. Wie lange machst du es denn schon? Ich mache es jetzt seit einem halben Jahr. Machst du das hauptberuflich? Ich mache das jetzt hauptberuflich, ach, genau. Das heißt, du machst den ganzen Tag Männer heiß? Genau. 8 Stunden am Tag halt. Ehrlich? So ungefähr 8 Stunden? Also ich sitze dann 8 Stunden davor, genau, und dann, das ist mein Job. Das heißt, da ist ja wahrscheinlich irgendeine andere Firma wieder zwischengeschaltet. Wie viel Kohle kommt denn da pro Tag so für dich im Durchschnitt rum? Also ich werde nicht nach SMS bezahlt, sondern ich habe meinen Festgehalt. Und also es kann, wenn es jetzt zum Beispiel mal richtig schlecht läuft, habe ich da irgendwie, also ich habe keine Einbußen, wenn es halt richtig gut läuft. Ach so, verstehe. Ja, wie, wenn ich fragen darf, wie hoch ist das Festgehalt im Monat? Also sind, ich habe 1200 Euro. Netto. 1200 Euro. Netto. Genau. Netto. Ja, ist ja schon ganz okay. Kann man von leben. Und dafür, dass ich halt zu Hause bin den ganzen Tag. Und wann kommen die schon morgens die SMS an? Also der Chat, der ist 24 Stunden besetzt. Wann ist Primetime? Primetime ist, ja, meistens so, also viele kommen früh um 6, um 7, bevor sie auf Arbeit gehen, denke ich. Das und dann das halt nachmittags bis abends, und teilweise gibt es auch Kunden, die dann halt wirklich auch ganze Nacht durchschreiben mit einem. Gibt es da welche, die kennst du dann schon? Ja, also es gibt Stammkunden, die sind wirklich täglich da. Du weißt aber natürlich auch nie genau, wer sich dahinter verbirgt. Die haben dann irgendeinen Namen, Fantasienamen, aber du weißt nicht, ob die alt sind, ob die jung sind. Das ist richtig, genau. Das weißt du nicht. Aber es sind alles Männer. Also zu 95% sind es Männer. Es sind viele Männer auch dabei, die als Frau schreiben, die sich halt als Frau ausgeben und mit einer anderen Frau schreiben möchten zum Beispiel. Aha. Was ist da auch dabei? Aber woher weißt du denn, dass das Männer sind, die sich als Frauen ausgeben? Also es gibt ja, das ist zum Beispiel ein Kunde, der ist halt schon mehrere Jahre dabei, und früher gab es mal noch die Option, dass man von den Kunden auch MMS empfangen konnte, also Bilder empfangen konnte. Und die haben dann halt natürlich manchmal auch Bilder von sich geschickt. Ach so. Und die alle gehen davon aus, dass du eine Frau bist? Das, womit sie gerade schreiben, genau. Ja, und das stellen die überhaupt nicht in Frage. Was sind denn, sind das so die üblichen Sexfantasien? Oder was sind so die krassesten Sachen, die dir bisher da vorgekommen sind? Also was mich richtig überrascht hat, muss ich sagen, dass es sehr viele Hetero-Männer gibt, die mit einer Transe schreiben möchten. Ach, das ist ja interessant. Ja, also das fand ich auch sehr interessant. die das in ihrem normalen Leben gar nicht zugeben würden? Ja, genau. Also ich denke, das ist... Die wahrscheinlich ganz stock-hetero leben und diesen geheimen Wunsch mit einer transsexuellen Person mal, was man nie aussprechen würden. Genau, also ich denke, dass es halt wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie das wahrscheinlich auch in ihrem realen Leben nicht ausleben können, wollen oder dürfen. Wahrscheinlich, genau. Genau. Und sich das dann halt irgendwie auf dem Weg holen. Das heißt, die sind wirklich an dieser Doppelsexualität interessiert, also an Menschen, der sowohl männliche als auch weibliche Merkmale hat. Genau. Also am liebsten halt schöne, große, pralle Brüste und halt einen ordentlichen Schwanz dann. Ja. Sowas wollen die dann halt. Das ist irre, ne? Dass heterosexuelle Männer sowas wollen. Ja, also das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Wundert mich so ganz, ehrlich gesagt, nicht, weil ich das so auch schon von vielen Jungs gehört habe, aber immer unter sehr vorgehaltener Hand, und sag's bloß nicht weiter und wie mir das dann so erzählt haben. Gab es auch schon mal Wünsche, wo du gesagt hast, nee, jetzt ist Schluss, da mache ich so eine Fantasie, ja, spiele ich nicht. Also wenn's halt darum geht, zum Beispiel, wenn jemand dann einen in der Geschichte dann würgen will, so dass die Luft wegbleibt oder sowas, dann wird dann halt geblockt, wird dann gesagt, hier, bis hierher und nicht weiter. Mhm. Wenn welche kommen, die halt was unter 18 haben wollen, gibt's auch nicht. Mhm. Also da wird dann auch sofort ein Riegel davor geschoben. Mhm. Also läuft das dann so im Rahmen, im Großrahmen der sexuellen Normalität, kann man ja sagen dann, ne? Läuft die Fantasie ab. Genau, also alles, was halt so erlaubt ist. Ja. Kommt es auch vor, dass jüngere Männer, wenn sie denn so auch jung sind, dass sie eine Sexfantasie haben mit älteren Frauen, mit sehr viel älteren Frauen? Ja, das auch. Also das haben wir auch häufig, dass so 19-, 20-Jährige kommen und gerne halt eine reife Frau, so ab 50, 60 oder so. Ach, ja. Das ist ja auch krass. Ein 19-Jähriger stellt sich Sex mit einer 60-Jährigen vor. Genau. Und dann spielst du brav die 60-jährige Frau. Ganz genau. So wie er das gerne möchte. Aber die müssen dir doch irgendwie auf die Schliche kommen, dass du alle Wünsche erfüllen kannst, oder wie geht das? Ja, also also die meisten, die uns schreiben, die wissen ja, dass es halt ein moderierter Chat ist. Dass es halt ganz normal einfach ein Chat ist. Ich glaube, sie stellen sich halt vor, dass da halt wahrscheinlich ein mega Callcenter ist. Ach so, oder dass da viele sitzen. Oder dass die vielleicht weitergeleitet werden einfach an jemanden, der das Klischee, der das halt hat, was sie gerne möchten. Aber im Grunde sitzt da nur Heiko. Und ja. Heiko ist eine Transe, Heiko ist eine 60-jährige Frau. Genau. Heiko ist eine hübsche 20-jährige Blondine. Heiko ist ein schwuler Ledermann. Alles ist Heiko. Alles bin ich, genau. Hast du eine Freundin? Nee, leider nicht. Hast du, wenn du den ganzen Tag dich mit dem Kram beschäftigst, hast du privat mal Lust auf Sex? Ja, das auf jeden Fall. Regen dich diese Chats, auch wenn du das mit Männern machst, auch dennoch manchmal auch an? Manchmal schon. Also wenn es gut geschrieben ist und wenn es halt gut ausgeschmückt ist, also richtig realitätsnah geschrieben wird, dann ist halt, also das regt mich dann auch schon an. Das muss ich sagen. Bist du in der Fantasie drin? Gab es auch schon den Fall, dass du während du, also du hast gearbeitet und geschrieben, dass du währenddessen auch onaniert hast? Das ist auch schon vorgekommen. Das ist auch schon vorgekommen. Ja. Ja, du bist ja noch nicht so lange dabei. Das wird sich vielleicht irgendwann dann auch ausreizen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich muss sagen, mein Chef, der macht das auch schon ziemlich lange. Und also der ist auch immer noch so, dass er halt wirklich, wenn er Lust hat, also dass er dann halt auch am liebsten alles, was ihm vor die Flinte kommt quasi. Mhm. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Vorher war ich im Verkauf tätig. Ja. So im Öffentlichen, also in der Öffentlichkeit halt. Ja, und quasi. Das ist ja auch ein ziemlich einsamer Job, ne? Du sitzt den ganzen Tag an deiner Tastatur und schreibst. Ja, wir 8 Stunden und dann gehe ich halt ins Fitnessstudio, um nicht dick zu werden oder gehe halt raus und treffe mich mit Leuten. Ja. Schlussfrage an dich, Heiko. Ja. Gewissensfrage, hast du auch so ganz privat in dir die Fantasie, mit einer transsexuellen Person mal was zu machen? Dann lieber mit einer Domina, um mal die SM-Kunden besser kennenzulernen. Ah, interessant. Ja, dann solltest du mal praktische Erfahrungen sammeln, die du dann wieder gut einbringen kannst in deine Arbeit. Genau. Heiko, war sehr interessant und sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Bitte, bitte, gern geschehen. Alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön, ich danke dir. Ciao. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50 Regina. Regina ist 68. Hallo Regina. Hallo Domian. Ja, Regina. Schön, dass ich du da bist. Ich habe ein Riesenproblem. Was ist los? Ich habe eine schwere Depression und ich weiß nicht, wie ich da alleine rauskommen soll. Wie lange hast du diese Depression schon? Also eigentlich habe ich die Depression mein ganzes Leben lang. Es hat angefangen, als ich mit 14 meinen Bruder verloren habe. Dann habe ich 3 Jahre später mir das Leben nehmen wollen. Das hat aber nicht geklappt. Ist der Bruder eines natürlichen Todes gestorben? Nein, der ist überfahren worden. Ah, ja. So, und Problem, das verfolgt mich mein ganzes Leben lang schon. Würdest du sagen, dass dieses Unglück mit dem Bruder der Auslöser? Das ist der Auslöser. Dann habe ich eine 33-jährige Ehe geführt. Da bin ich geschlagen worden und gedemütigt worden. Und da war ich die letzten 15 Jahre sehr depressiv. Mhm. Und dann hat er mich verlassen, hat sich dann eine Jüngere genommen. Hast du Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder. Halten die zu dir? Der Sohn weniger, weil der selber Probleme hat mit in seiner Ehe, aber die Tochter, die lässt sich ab und zu mal hier sehen. Du lebst jetzt alleine? Ja, ich habe danach eine 10-jährige Beziehung geführt. Mhm. Und mein Lebensgefährte, der ist jetzt im März gestorben und das war mein einziger Halt bisher. Das heißt, es ist jetzt durch den Tod noch mal viel schlimmer geworden? Ja, und jetzt ist das so schlimm, dass ich mich nicht mehr nach draußen traue, ich mich im Hause einschließe und ich weiß nicht mehr, wie ich am Leben teilnehmen kann. Und ich habe auch ehrlich gesagt die Kraft da gar nicht mehr zu. Wie lange bist du denn nicht mehr aus dem Haus gegangen? Ja, seit dem Tode meines Lebensgefährten gar nicht mehr. So lange? Ja. Aber wer kauft für dich ein, zum Beispiel? Ja, also solche Sachen kriege ich noch hin, aber ich nehme am Leben nicht mehr teil. Achso, das schaffst du noch ja, irgendwo mal zu. Ja, teilweise habe ich dann so Selbstmordgedanken und hat alles keinen Sinn mehr. Und also es ist eine schwere Depression und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen kann. Was machst du den ganzen Tag? Am PC sitzen, Fernsehen gucken. Und was machst du am PC? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, mit Fotos bearbeiten und alles, was man so machen kann. Mhm. Wenn du hast es ja mehrfach jetzt schon selbst so ausgedrückt, das ist eine schwere Depression, unter der ich leide. Ja, ich habe 1991 mal eine Klinik besucht. Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Hast du dich schon mal behandeln lassen? Ja, das war noch während meiner Ehe, habe ich eine Klinik besucht, eine psychosomatische. Mhm. Und da habe ich ganz schlechte Erfahrungen mit Psychologen gemacht, also mit Psychotherapeuten. Was waren das für schlechte Erfahrungen? Man fühlte sich da nicht aufgehoben. Ich hatte so das Gefühl, als wenn Experimente mit mir gemacht werden. Und also dann sage ich mir immer, das sind Menschen, deren Schicksal interessiert mich nicht. Also ich interessiere die nicht, aber vielleicht, dass es nur wegen des Geldes passiert. Oder. Wie lange warst du denn in der Klinik? 8 Wochen. Und bist du danach, das ist ja nun schon sehr lange her, 91, bist du danach irgendwann nochmal behandelt worden? Nee, ich bin dann nochmal, nachdem meine Ehe kaputt war, bin ich nochmal beim Psychologen gewesen. Mhm. Da habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht, als wenn der sich gar nicht um mein Anliegen, als wenn ihn das überhaupt nicht beträfe oder beschäftigt. Also das lief alles über meinen Kopf hinweg. Vielleicht ich bin da auch gar nicht zu gekommen, jetzt meine Seelenprobleme da abzuladen oder so. Vielleicht hast du einfach zwei sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, ich habe zwei schlechte Erfahrungen gemacht. Andererseits? Aber mein Problem ist, alles ist abgebrochen. Also ich habe keine Freunde, ich sitze nur zu Hause und frage mich immer, was soll das alles noch? Man kann heutzutage... Ist alles so sinnlos, ne? Man kann heutzutage natürlich auch schwere Depressionen sehr gut behandeln, medikamentös. Deshalb ist natürlich jetzt mein erster und sehr, sehr dringender Gedanke auch an dich, dass du unbedingt einen Psychiater aufsuchen solltest. Am besten jemand, der auch noch Psychotherapeut ist in der Kombination, der dich sowohl, was das Gespräch anbelangt, ernst nimmt, mit dem du dich gut unterhalten kannst, der dich aber auch durch Medikamente etwas erstmal aufbaut. Ja, ich habe von meinem Hausarzt Psychopharmaka bekommen, die sind jetzt speziell auf Schlafstörungen ausgerichtet. Weil ich die Nächte auch hier rumsitze, also ich kriege dann auch keinen Schlaf. Schlaf dann erst gegen morgen ein und dann ist der ganze Tag verschoben. Mhm. Gut, es kann vielleicht ein Hausarzt in der einen oder anderen Situation helfen, aber ich finde, so ein schwerer Fall, wie du ihn gerade geschildert hast, der gehört schon in eine fachärztliche Behandlung. Eigentlich müsste dein Hausarzt, hätte dich schon längst lotsen müssen zu einem guten Psychiater und Psychotherapeut. Ich glaube, ich selber halte nicht allzu viel von diesen Leuten, weil ich vergleiche das immer mit einer Erbsensuppe. Wenn man das Dicke nach unten gesackt ist, dann sollte man das ruhen lassen. Wenn man das jetzt wieder hochwühlt und wieder aufrührt und Dinge, die schon gedanklich im Keller sind, wieder nach oben holt. Verstehe, aber zum Beispiel... Dann habe ich immer das Gefühl, man macht das dann dadurch schlimmer. Ich habe, wie gesagt, diese Erfahrung ja gemacht in der psychosomatischen Klinik. Genau so würde ich auch mit dem nächsten Arzt oder Psychotherapeuten oder Psychiater genauso sprechen, ihm das auch so nahelegen. Es gibt ja nur auch verschiedene Methoden, wo man eben unter Umständen nicht so sehr in der Vergangenheit wühlt. Und wenn du zunächst mal ein gutes Medikament bekommst, das wühlt sowieso nicht in der Vergangenheit. Das hilft dir einfach, in eine bessere Stimmungslage zu kommen. Ja, das hilft insofern nur, dass ich nachts besser schlafen kann. Ja, das, was du jetzt nimmst. Aber es gibt natürlich eine Palette von anderen differenzierten Medikamenten. Ich verstehe deine Skepsis. Und wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, verstehe ich das auch. Und ich verstehe auch deine Angst, dahin zu gehen. Die ist natürlich wahrscheinlich im Laufe der Jahre noch viel größer geworden. Ich habe Angst, unter Menschen zu gehen. Genau. Erstmal weiß ich auch gar nicht, wohin ich gehen soll. Mhm. Ich kann auch nicht auf die Straße gehen und sagen, hallo, hier bin ich, nehmt mich an. Mhm. Also ich habe da Riesenproblem, überhaupt vor die Tür zu gehen. Wie gesagt, die alltäglichen Dinge, die kriege ich noch geregelt. Mhm. Aber weißt, das Leben geht an mir vorbei. Also ja, ich sehe auch keinen Sinn mehr für die restlichen Jahre, die ich jetzt noch habe. Ja. Ne? Und ich sag dir, der Schlüssel liegt bei guten Medikamenten und bei einem sehr guten Ansprechpartner. Mhm. Immerhin hast du dich hier gemeldet und wir reden ja jetzt auch schon sehr entspannt und sehr gut miteinander. Ja, ich habe deine Sendung auch öfter verfolgt. Mhm. Und hatte heute, wie gesagt, riesen Glück, dass ich auch mal rangekommen bin. Ja. Also Regina, ich will das nicht kleinreden und ich verstehe auch wirklich deine Sorgen und auch deine Angst. Das verstehe ich. Ja. Aber der Weg heißt nicht, dieser Angst nachzugeben. Dann wirst du immer isolierter und fällst immer mehr in dich zusammen und in dich hinein. Ja. Der Weg geht nach draußen über einen Fachmann. Mhm. Nur so wirst du überhaupt eine Chance haben, aus der ganzen Sache herauszukommen. Und ja. Es geht ja letztendlich immer um Lebensqualität. Du bist 68 Jahre alt. Im Moment habe ich so das Gefühl. Ist die ganz unten. Ich möchte nicht mehr, aber ich kann nicht, weil ich meinen Kindern das nicht antun möchte. Aber ich bin in der Situation, wo ich sage, es hat alles keinen Sinn. So, und ich sag dir, bei guter psychotherapeutisch-psychiatrischer Behandlung hast du eine sehr gute und große Chance, dass du endlich in eine positivere Lebensstimmung kommst. Mhm. Ganz sicher. Ja. Jetzt möchte ich, dass du weißt, dass ich ja im Hintergrund immer Psychologen hier sitzen habe. Ja. Das ist heute Nacht Sabine. Und ich möchte, dass sie dir das nochmal genau erklärt, wie du das jetzt anstellen sollst, wohin du gehst, wann du es machst und so weiter. Ja. Du musst es aber tun. Du musst es tun. Du kommst bin irgendwie am Ende. Ja. Ne? Irgendwann traust du dich gar nicht mehr einkaufen zu gehen. Nee. Bist gefangen in deiner Wohnung. Ich bin gefangen in nicht nur in meiner Wohnung, sondern in mir selber. Mhm. Mhm. So. Jetzt machen wir das so, wie ich es gerade sagte. Du sprichst ausführlich mit Sabine. Dafür bitte ich dich aufzulegen, Regina. Ich wünsche dir ganz viel Glück und ganz viel Kraft. Aber du musst den ersten Schritt machen. Der kommt nicht von außen auf dich zu. Du musst es machen. Nee, das ist klar. Ne? Bei mir klingelt keiner und kommt. Ne? Genau, das ist genau richtig gesagt. Ja. Ja. So, jetzt legst du auf und Sabine ruft dich gleich an. Alles klar. Von Herzen. Alles Gute. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Liebe Leute, morgen heißt unser Thema, ich habe meine Strafe verbüßt und ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, die etwas Schwerwiegendes in ihrem Leben angestellt haben, verschuldet haben und dafür dann auch eine Strafe bekommen haben. Sei es eine juristische Strafe, sei es irgendeine andere Strafe. Und ihr sagt demzufolge, ich habe meine Strafe verbüßt. Ich habe Schuld auf mich geladen, aber ich habe auch meine Strafe verbüßt. Erzählt mir eure Geschichte. Es würde mich sehr interessieren. Wenn ihr das gerne wollt, dann mailt uns doch bitte unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr schon an. So, und jetzt freue ich mich auf den Klaus. Und Klaus ist 63. Guten Morgen, Klaus. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Klaus. Um was geht's? Erstmal herzlichen Dank für deine Sendung, die ich seit 10 Jahren regelmäßig verfolge. Vielen Dank. Nur sie ist immer viel zu kurz. Ja. Es geht bei mir um Prostatakrebs. Mhm. Du bist betroffen. Ich bin betroffen und werde am Freitag daran operiert. Heißt es, die Prostata wird entfernt? Die Prostata wird entfernt. Mhm. Und das ist ein Thema, wo Männer ja grundsätzlich nicht drüber sprechen. Das stimmt, ja. Das stimmt. Und ich könnte mich auch nicht erinnern, jemals in deiner Sendung sowas gehört zu haben. Da hängt ja ziemlich viel dran. Ja, wenn ganz selten. Da hast du auch recht, ja. Fangen wir mal vielleicht vorne an. Wie hast du das bemerkt? Gar nicht. Man fühlt sich also vollkommen gesund. Man fühlt nichts. Man hat keine Schmerzen. Und wer hat es bemerkt? Ich habe wegen starken Schwitzens Testosteronspritzen bekommen. Mhm. Und vor jeder Spritze muss eine komplette Krebsvorsorgeuntersuchung gemacht werden. Mhm. Mhm. Sonst ist das so, als wenn man mit Benzin Feuer löscht. Mhm. Und das waren dies Jahr also praktisch 3 Krebsvorsorgeuntersuchungen und die vierte war dann eben positiv. Ne? Mhm. Da rief mich der Arzt dann nächsten Morgen an und sagte mir, ich solle doch mal schnellstmöglich vorbeikommen, dann müsste eine Biopsie gemacht werden. Bist du denn, Entschuldigung, wenn ich zwischenfrage, hast du nicht jedes Jahr so einen Check bei deinem Urologen gemacht? Seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren. Und da war beim letzten Check nichts aufgefallen? Nichts, gar nichts. Mhm. Wie viel Zeit war jetzt vergangen vom letzten Check bis heute? 8 Wochen. 8 Wochen? Ja, da wurde ja dann eine Biopsie gemacht und 20 Proben genommen, wovon einige oder 4 positiv waren und... Mhm. Nee, ich meine das anders. Du bist beim letzten, du hast einen normalen Check beim Urologen gemacht und da war alles gut. Wie viel Zeit ist von dem letzten Mal, wo es gut war, bis zu dieser Untersuchung, von der du gerade gesprochen hast? Wie viel Zeit ist da vergangen? Ja, praktisch 8 Wochen, 14 Wochen. 14 Wochen, ja. Ja, also ich frage es deshalb so, man wiegt sich in Sicherheit, wenn man so einen Check machen lässt, aber direkt unmittelbar danach kann ja ein Krebs auch ausbrechen. Ja. So, ist er ja auch. Ja. So, es ist genau untersucht worden und das Resultat ist, dass die gesamte Prostata entfernt werden muss. Ja, wird eingestuft von 1 bis 10 in so einer Skala. Und bei mir liegt er eben bei 7, ist schon ziemlich aggressiv. Mhm. Und das heißt, er muss raus. Hat man denn jetzt auch schon Sorge, dass irgendwas ins Blut gekommen ist, dass es gestreut hat? Nach einer Sintigraphie, Skelett-Sintigraphie, da ist nichts. Mhm. Alles andere ist natürlich erst bei der OP festzustellen. Mhm. Wo die Prostata ja dann sofort untersucht wird. Und also nach der Biopsie soll der Krebs noch innerhalb der Prostata sein. Wie wird eigentlich eine Prostata entfernt? Wie operiert man da? Ja, da gibt es 3 Möglichkeiten eigentlich. Hier bei uns, ich wohne am Land, haben die Ärzte sich darauf spezialisiert, mit einem Dammschnitt zu operieren. Mhm. Das heißt also von unten. Mhm. Die übliche OP ist ein Bauchschnitt. Mhm. Ja, die müssen sich ja dann durch alles durchwühlen. Ne? Mhm. Mhm. Und da ich eine ziemlich lange Vorgeschichte habe, das wäre jetzt meine 22. OP, mhm. Habe auch 2 Darmoperationen und da haben die Ärzte dann eben gesagt, dass sie trauen sich da nicht ran. Ja, das heißt, Sie wollen es dann doch als Dammschnitt machen, oder? Nein, eben, weil der Dammschnitt ja eben unmittelbar am Darm ist. Ja, wie wollen Sie es denn dann machen? Vermuten die, dass da Verwucherungen, Vernarbungen sind und denen das dann zu gefährlich ist. Kann man das auch durch die Harnröhre machen? Nein. Ich muss jetzt in einer Spezialklinik nach Homburg. Mhm. Die operieren nach einer Da Vinci-Methode. Das heißt? Das heißt mit einem Roboter. Ja, und wo wird da geschnitten? Über 7 kleine Bauchschnitte. Ach so. Mhm. In 10-facher Vergrößerung. Nun ist das ja eine Operation, wo natürlich alle Männer extreme Angst vor haben, weil sie sagen, dann habe ich meine Männlichkeit verloren. Genau so ist das. Wie ist es bei dir? Ja, da habe ich eine höllische Angst vor. Du hast sicher viele Informationsgespräche schon geführt mit den Ärzten. Ja. Wie ist das? Kann man danach noch eine Sexualität haben? Bei dieser Methode versuchen, die Nerven schonend zu operieren. Das heißt, es könnte eventuell noch ein bisschen funktionieren. Aber nur mit Pillen, ne? Nur mit Pillen? Nur mit Pillen. Mhm. Dieser sogenannten blauen Pille. Hat man denn, wenn die Prostata entfernt wurde, hat man dann noch einen Samenerguss? Nein. Nein. Aber man hat einen Orgasmus. Ja, der laut Gespräche, die ich geführt habe, aber ja, wie soll man sagen, ähnlich sind wie so ein leichtes Stromkribbeln. Ne? Ach so, das heißt also auch eine erhebliche Einschränkung des Orgasmusgefühls. Ja. Wie ist das für dich mit dieser Perspektive, vielleicht sogar ganz auf Sexualität verzichten zu müssen, aber zumindest auf einen großen Teil? Unter Umständen ganz. Mhm. Wenn die Operation gut geht und die können nervenschonend operieren, bleibt, wie gesagt, ein Rest mit Pille. Ne? Okay, wie ist das mit dieser Zukunftsperspektive, die jetzt zu leben? Ja, da ist ziemlich schwer, sich damit abzufinden. Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Das heißt, du hast nach wie vor deine Sexualität genießen können? Ja, ein bisschen eingeschränkt durch die vielen Operationen. Ja, verstehe. Mhm. Aber es ging noch. Mhm. Mhm. Was sagt deine Frau? Ja, die ist durch diese Krebsgeschichte natürlich auch in ein ziemlich tiefes Loch gefallen. Ne? Mhm. Wie ich auch. Ne? Andererseits, ich weiß nicht, gibt es nicht vielleicht auch so einen Gedankengang, dass du sagst, Gott sei Dank hat man es hoffentlich noch frühzeitig entdeckt, dass es nicht streut und ich lebe und muss dann halt auf eine gewisse Sinnlichkeit verzichten? Das steht natürlich im Vordergrund, die Gesundheit. Mhm. Ne? Aber dennoch. Aber dennoch muss man sich mit dem anderen auch erstmal abfinden. Ne? Verstehe. Es kann durch die OP auch zu einer Inkontinenz kommen. Die Sorge kommt auch noch hinzu. Die kommt auch noch hinzu. Es kann auch, es kann alles, muss nicht. Ne? Mhm. Es kann auch zu einer Stuhlinkontinenz kommen, was ja noch viel schlimmer ist. Mhm. Ne? Also, und man kann unter Umständen auch, je nachdem, wo der Tumor jetzt sitzt, am Rand, ziemlich nah an der Blase, unter Umständen sogar die Blase verlieren. Ne? Nun gut, wollen wir nicht das Schlimmste denken. Nee, aber... Du gehst jetzt in eine Spezialklinik, die mit Robotern operieren. Richtig. Hast du darüber gehört, welchen Ruf diese Klinik und diese Roboter haben? Sind die vielleicht sogar besonders präzise, besser als ein Mensch? Der Roboter wird ja über einen Arzt gesteuert. Mhm. Ah ja. Mhm. Der sitzt also praktisch neben einem an einem Pult, das zigfach gesichert ist. Mhm. So dass, wenn der sich bewegt, alles andere stillsteht. Mhm. Ne? Mhm. Und wie gesagt, die können in 10, 15 oder 20-facher Vergrößerung operieren, was ja schon mal gegenüber einer offenen OP ein Riesenvorteil absolut, ist. Absolut, absolut. Ne? Dennoch geht mit Sorge in jede Operation. Richtig, ja. Und dann wäre fast das kleinste Übel, wenn es nur eine Einschränkung der Sexualität gäbe. Und wenn alles andere gut ist, wäre man dankbar. Richtig. Ja. Dann wäre man dankbar. Mhm. Aber dann kommt wieder das große Aber. Man muss sich erstmal damit abfinden. Mhm. Ne? Kann einem keiner bei helfen. Dann. Ja, wobei, ich glaube, es gibt bestimmt bei diesen ganzen Prostata-Geschichten auch Selbsthilfegruppen, wo Männer sich treffen, die das alles hinter sich haben. Richtig, da habe ich mich auch schon angemeldet. Finde ich gut. Weil alleine kommt man da nicht durch. Genau, genau. Also Klaus, ich fand das interessant, dass du angerufen hast und wir darüber mal so ausführlich haben sprechen können. Das, so genau haben wir es, glaube ich, noch nie hier gemacht. Ja, es ist ja auch traurig, dass nur 45% aller Männer laut Statistik diese Krebsversorgeuntersuchung machen. Ne? Weil die alle Angst haben, weil die alle Schisser sind und Angst haben, zum Urologen zu gehen. Es ist dieses Abtasten der Prostata. Ist ja auch nicht schön. Ja gut, das ist eine Sache von 10 Sekunden. Ja. Und also, es ist ein Arzt wie jeder andere auch. Ja, das ist ein Job und da muss man da durch und da ist es auch gut. Beim normalen praktischen Arzt, der sagt, machen Sie den Oberkörper frei, und beim Urologen, der sagt eben, lassen Sie die Hose runter. Genau. So, Klaus. Da gibt es keinen Unterschied. Nein, wirklich nicht. So, jetzt drücken wir dir wirklich die Daumen, dass die beste Möglichkeit rauskommt bei der Operation für dich. Und dass alles gut verläuft. Das wünschen wir dir von ganzem Herzen, Klaus. Ich danke dir recht herzlich. Alles Gute. Und wünsche dir auch noch alles Gute und mach weiter so. Dankeschön. Auf Wiederhören, Klaus. Danke. Tschüss. Hier ist Jerome. 26, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, hallo Jerome. Um was geht's? Ja, ich habe ein kleines Problem. Und zwar, ich bin seit 4 Monaten mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Wir führen eine Fernbeziehung. Sie wohnt eine halbe Stunde von mir entfernt. Das ist ja keine Fernbeziehung. Halbe Stunde geht ja noch. Viele bezeichnen es als Fernbeziehung. Naja. Und ja, wir haben ein kleines Problem mit dem Vater meiner Freundin. Warum? Ja, er ist gegen unsere Beziehung und er ist der felsenfesten Überzeugung, dass ich seine Tochter nur ausnutzen würde. Und als Begründung führt er an, weil er selbst so gewesen ist in dem Alter. Und der hätte ja so viel Lebenserfahrung und der würde mich durchschauen. Aber es ist wirklich nicht so. Also das ist ein reines Vorurteil, was er da verbreitet. Und genau. Nur weil er irgendwie ein weil er so drauf war früher. Genau, ein Vorurteil. Bezieht er das auf dich? Genau, und mittlerweile ist es halt so schlimm, dass man es schon als Psychoterror bezeichnen kann. Meine Freundin hat täglich Stress deswegen zu Hause. Mhm. Und wie alt ist denn deine Freundin? Sie wird jetzt 19. 19? Mhm. Genau, und ich bin halt 26. Ja, naja gut, und das ist okay. Und das könnte auch der Grund sein für das Problem mit dem Vater. Also weil du ein bisschen älter bist? Ja. Das ist ja nur Quatsch, er soll froh sein, dass sie vielleicht ein bisschen Älteren hat und nicht jemanden, der vielleicht wirklich noch der sich die Hörner abstoßen muss mit 17, 18. Hattest du denn die Chance, mal mit ihm zu sprechen? Vier Augen ja, sprechen? Ja, er hat mich vor 4 Wochen angerufen, aus heiterem Himmel. Mhm. Die Nummer hatte er von der Freundin und ja, da flogen halt die Fetzen. Hat er gemeint, wenn ich nicht aufpassen würde, dann käme er mit 3 Polen vorbei. Ach, ja. Das ist ja Wahnsinn. Also er hat dich ausgefragt, alles Mögliche. Er hat dich gleich bedroht sozusagen. Sozusagen. Er hat nicht gesagt, kommen Sie mal vorbei, ich will Sie mal kennenlernen. Das wäre der richtige Ansatzpunkt gewesen. Genau, richtig. Nee, er war ziemlich respektlos und hat direkt gedroht. Und ja. Ohne dass er dich kennt, nur aufgrund der Tatsache, dass du da bist. Oder gibt es irgendeinen Anhaltspunkt, weswegen er so austicken könnte? Dass du irgendwas doch gemacht hast, was ihm nicht gefällt. Was machst du beruflich? Überhaupt nicht. Ich bin Einzelhandelskaufmann. Also ein solider Job, alles in geordneten Verhältnissen? Genau, richtig, ja. Wie steht denn, das hier ist für deine Freundin auch eine haarige Angelegenheit, wie steht die dazu? Ja, meine Freundin hat es halt auch nicht leicht zu Hause. Sie wird von ihren Eltern behandelt, als ob sie 13 wäre. Ja. Muss sich da allem beugen und der Vater hat anscheinend ziemlich einen Kontrollwahn zu Hause. Mhm. So habe ich das auch schon festgestellt. Und heute hatten sie sich halt auch wieder gestritten. Und mittlerweile ist es halt sogar so weit, dass er behauptet hätte, er hätte Leute auf mich angesetzt, die Informationen über mich herausfinden würden. Das ist ja Horror. Das ist ja absoluter Horror. Das ist der reinste Psychoterror. Das ist Psychoterror, ja, wirklich. Und er sucht halt auch generell tagtäglich im Internet Informationen über mich ab. Also eigentlich müsste, auch wenn sie erst 19 ist, was heißt erst 19? Eigentlich müsste deine Freundin da einen Riegel vorschieben. Das ist eine erwachsene, wenn auch sehr junge, aber eine erwachsene junge Frau. Genau. Das darf sie sich nicht bieten lassen von ihrem Vater. Das darf sie. Genau der gleichen Meinung bin ich auch gewesen. Pass mal auf, Jerome. Wir müssen Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Also, wir rufen dich gleich nochmal an. Leg mal auf, wir melden uns gleich nochmal. Bis dann, tschüss. In der Technik heute Nacht Christoph Gellert. Morgen heißt unser Thema, ich habe meine Strafe verbüßt. Bis morgen.